It's hot here. It might be hot where you are too, or maybe not. Who knows? Es ist heiß. Vielleicht ist es auch bei dir heiß, vielleicht auch nicht. Wer weiß? But the most important thing is that the warmth of Jesus' love is in your heart. Aber das Wichtigste ist, dass die Wärme der Liebe Jesu in deinem Herzen ist. Don't ever turn the air conditioner to cool down your heart. Drehe niemals die Klimaanlage auf, um dein Herz abzukühlen. Let your heart always be on fire for Jesus. Lass dein Herz immer für Jesus brennen. Because his heart is on fire for you too. Denn sein Herz brennt auch für dich. He loves you deeply and passionately. Er liebt dich tief und leidenschaftlich. All right, let's continue. Machen wir weiter. Now, after Paul is making it very clear about judging. Nachdem Paulus sich sehr deutlich über das Urteilen geäußert hat. Look what he says in verse 6. Schau, was er in Vers 6 sagt. Dear brothers and sisters. Liebe Brüder und Schwestern. I've been referring allusively to myself and Apollos in order to illustrate what I've been saying. Ich habe mich auf mich selbst und Apollos bezogen, um zu verdeutlichen, was ich gesagt habe. Paul did it several times. Paulus tat dies mehrmals. You know, he seemed to take illustration kind of blown out of proportion just to drive home a point. Es scheint, als würde er in seiner Veranschaulichung übertreiben, nur um einen Punkt zu verdeutlichen. He says it is futile to move beyond what is written in the scriptures. Er sagt, es ist vergeblich, über das hinauszugehen, was in der Schrift geschrieben steht. And be inflated with self-importance und sich in Selbstgefälligkeit aufzublasen by following and promoting one leader in competition with another. Indem ihr einem Leiter folgt und ihn in Konkurrenz zu einem anderen fördert. Oh my goodness, I think if Paul would be alive today, he would write this same thing and post it all over the internet. Ach du meine Güte, wenn Paulus heute noch leben würde, würde er das gleiche schreiben und es im Internet posten. You know, there he only wrote it to one church. Dort hat er es nur an eine Gemeinde geschrieben. But if you really think what's happening in the Christian world today. Aber wenn du wirklich darüber nachdenkst, was heute in der christlichen Welt geschieht, and if you really think, you know, about our own personal lives. Und du über dein eigenes Leben nachdenkst, how it is so easy to become so inflated with self-importance. Passiert es so leicht, sich in Selbstherrlichkeit aufzublähen? By this competition among leaders. Durch diesen Wettbewerb unter den Leitern. How many times I've seen this in how many different movements. Wie oft habe ich das schon in den verschiedensten Bewegungen erlebt. And Paul says this is so senseless. Paulus sagt, das ist so sinnlos. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? Wherever there is a religious spirit, wo immer es einen religiösen Geist gibt, there is always competition. Gibt es auch immer Wettbewerb. And it's a clear sign of competition is that there is a religious spirit. Ein klares Zeichen für Wettbewerb ist, dass es einen religiösen Geist gibt. So we have to be careful that there is no competition tolerated among leaders. Wir müssen also aufpassen, dass kein Wettbewerb unter den Leitern geduldet wird. You know, and we think, yeah, that's true, there shouldn't be any competition, but look how much there is. Wir denken, ja, das ist wahr, es sollte keinen Wettbewerb geben, aber wir sehen ihn so oft. You know, the moment we have somebody that God uses powerful in our lives, sobald wir jemanden haben, den Gott mächtig in unserem Leben gebraucht, we already give them a place in our hearts that's way beyond the place they should have. Sind wir bereit, ihm einen Platz in unserem Herzen zu geben, der weit über den hinausgeht, den er haben sollte? We promote one leader over another. Wir befördern einen Leiter über einen anderen. Do you know, at the end of the day, letztendlich, if you really think about it, wenn du wirklich darüber nachdenkst, if Jesus impacted you through a person, it was Jesus impacting you, not that person. Wenn Jesus dich durch eine Person beeinflusst hat, war es Jesus, der dich beeinflusst hat, nicht diese Person. And it wasn't Jesus, then it's gonna collapse. Und es ist nicht Jesus, der etwas zusammenbrechen lässt. This has been one of my great struggles since about 40 years. Das ist seit etwa 40 Jahren eine meiner größten Kämpfe. You know, God uses me and then people begin to applaud me and try to put me on a pedestal and I think, you are in trouble. Gott benutzt mich, Menschen applaudieren und versuchen mich auf ein Podest zu stellen und ich denke, du bist in Schwierigkeiten. You know, I tell people, if you don't stop this, you are the one who's going to be in trouble, because I'm going to protect my heart from that. Ich sage den Leuten, wenn du damit nicht aufhörst, wirst du Probleme bekommen, weil ich mein Herz davor schützen werde. I've learned that praise is just like smoke. It's okay, as long as you don't breathe it in. Ich habe gelernt, dass Lob wie Rauch ist. Er ist in Ordnung, solange wir ihn nicht einatmen. But it's dangerous for the people who do that. Aber es ist gefährlich für die Leute, die das tun. Dangerous for people who promote competition among leaders. Es ist gefährlich für Menschen, die den Wettbewerb unter den Leitern fördern. Because if it's Jesus doing it, then you need to promote Jesus and only Jesus. Denn wenn es Jesus ist, der es tut, dann musst du Jesus und nur Jesus erhöhen. And if it's a person who did it, oh my goodness, it's not gonna last. Wenn es eine Person ist, die es getan hat, dann wird es nicht von Dauer sein. So let's do everything to really renounce that, walk away from that. Lass uns alles tun, um dem entgegenzuwirken, um uns dem abzuwenden. A true, pure church has zero competition. In einer wirklich reinen Gemeinde gibt es keinen Wettbewerb. Because every member has equal importance and significance. Denn jedes Mitglied hat die gleiche Bedeutung und Wichtigkeit. Even if you feel you're just a tiny little member, you still have the same significance and what it seems like the most important member. Selbst wenn du das Gefühl hast, nur ein winzig kleines Mitglied zu sein, hast du dennoch die gleiche Bedeutung wie das scheinbar wichtigste Mitglied. Think about it. Denk darüber nach. So once we truly understand this, we will flee from this sense of competition among leaders. Wenn wir das wirklich verstanden haben, werden wir aus der Wettbewerbshaltung unter den Leitern fliehen. Because all that is self-inflated, it's senseless and it's only going to cause a lot of harm at the end. Denn all das ist aufgeblasen, es ist sinnlos und wird am Ende nur viel Schaden anrichten. You know, and honestly, when I see what some people have done with me as a person, Reinhard, how they put me on a pedestal, I fear for those people. Wenn ich sehe, was einige Leute mit mir als Person, Reinhard, gemacht haben, wie sie mich auf ein Podest gestellt haben, habe ich Angst um diese Leute. You know, among people who I walk among, who I live with, I always try to be as honest and as real and as natural as I am. Unter den Menschen, mit denen ich zu tun habe, ich zusammenlebe, versuche ich immer so ehrlich, so echt und so natürlich zu sein, wie ich bin. I am who I am, so that they see who I am. Ich bin, wer ich bin, damit sie sehen, wer ich bin. It's too dangerous. Das ist zu gefährlich. So if you have entered into this competition and made some people more special than others, solltest du dich in diesem Wettbewerb befinden und du Menschen als mehr besonders ansehen, quickly repent. Tu schnell Buße. Say, Jesus, there is nobody who can compete with you and you are my everything. Sag, Jesus, niemand kann mit dir konkurrieren. Du bist mein Ein und Alles. And then follow him closely. Und dann folge ihm innig. And then remember. Und dann erinnere dich, that we will be back tomorrow. Dass wir morgen wiederkommen werden.